Die Ballade dem Soldaten. Das Schießgewehr schießt und das Spießmesser spießt und das Wasser frisst auf, die drin warten. Was könnt ihr gegen Eis? Bleibt weg, ist nicht weiß, sagte das Weib zum Soldaten. Doch der Soldat mit der Kugel im Lauf hörte die Trommel und lachte darauf. Marschieren, marschieren kann immer mehr schaden. Hinab nach dem Süden, nach dem Norden hinauf. Und das Messer fängt er mit den Händen auf. Sagten zum Weib die Soldaten, ihr vergeht wie der Rauch und die Wärme geht auf. Und es wärmen uns nicht eure Taten. Ach, wie schnell geht der Rauch, Gott behüte ihn auch, sagte das Weib vom Soldaten. Und der Soldat mit dem Messer im Gurt sank hin mit dem Speer und mit Riss in die Furt. Und das Wasser fraß auf, die drin warten. Kühl stand der Mond über Nonni Fluss weiß. Doch der Soldat trieb hinab mit dem Eis. Und was sagten dem Weib die Soldaten? Er verging wie der Rauch. Und die Wärme ging auf, und es wärmten uns nicht seine Taten. Ach, bitte bereut, wer des Weisen Rat scheut, sagte das Weib den Soldaten.